Jetzt war er es, der das Feuer eröffnete. Er schwenkte das erbeutete Nambu von links nach rechts und mähte japanische Soldaten um wie Kewpie-Puppen. Andere wandten sich um, einen Moment lang durch diesen unerwarteten Angriff auf ihrer Nachhutseite in Schockstarre versetzt, bevor sie das Feuer erwiderten. Die Kugeln schlugen direkt vor Phil ein, und der Sand spritzte aus den kleinen Kratern auf seine Stiefelspitzen. Weitere Kugeln rissen an seiner Uniform. Ihm war bewusst, dass mindestens zwei seiner Männer zurückschossen. Er zog einen neuen Munitionsgürtel von dem toten Japse vor ihm, fing erneut an zu schießen und war sich weder des neuen Kilogewichts des Nambus, noch dessen Aufheizung, noch seiner eigenen Schreie bewusst. Jetzt erwiderten die Amerikaner das Feuer von der anderen Seite der Düne aus. Phil erkannte es am Klang der Karabiner. Er rückte vor, immer noch schießend. Er stieg über tote Schlitzaugensoldaten hinweg. Das Nambu blockierte. Er warf es beiseite, bückte sich und eine Kugel fegte ihm den Helm vom Kopf und ließ ihn durch die Luft wirbeln. Phil bemerkte es kaum. Er nahm ein anderes Maschinengewehr auf und feuerte weiter. Er bemerkte, dass Myers wieder an seiner Seite war, das halbe Gesicht blutüberströmt, mit einem herabbaumelnden, beim Gehen hin und her schwingenden Stück Kopfhaut. »Ja, ihr Scheißkerle«, schrie er, »ja, ihr Scheißkerle, willkommen in Amerika!« Das war so irre, dass Phil lachen musste. Er lachte immer noch, als sie die Düne erklommen, er warf das Nambu beiseite und hob beide Arme. »Marines, Marines, nicht schießen, Marines!« Der Gegenangriff, wenn man das Ganze überhaupt so nennen mochte, endete. Sergeant Rick Myers wurde für besondere Tapferkeit mit einem Silver Star ausgezeichnet. Er meinte daraufhin, er hätte stattdessen lieber sein rechtes Auge zurückhaben wollen. Lieutenant Philip Parker war einer von 473 Empfängern der Medal of Honor im Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Und obwohl unverwundet, war der Krieg für ihn vorbei. Ein Fotograf setzte sein von Geschossen durchsiebtes Hemd so in Szene, dass die Sonne durch die Löcher schien, und das Bild schaffte es zu Hause, das, was amerikanische Soldaten als die ganze Welt bezeichneten, in sämtliche Zeitungen. Er war ein echter Held und verbrachte den Rest seines Militärdienstes in Amerika mit Reden halten und dem Verkauf von Kriegsanleihen. Ted Allburton nahm ihn in die Arme und nannte ihn einen wahren Krieger, nannte ihn seinen Sohn. »Der Mann ist lächerlich«, dachte Phil, aber er wusste, wann ein Kriegsbeil begraben war, und erwiderte die Umarmung durchaus herzlich. Er lernte seinen eigenen Sohn kennen, der mittlerweile fast 3 Jahre alt war. Manchmal, wenn Phil in unruhigen Nächten hell wach neben seiner schlafenden Frau lag, dachte er an den dürren japanischen Soldaten, jenen, der den Todesschrei seines Landsmanns gehört hatte. Er sah, wie der dürre Soldat sich umwandte. Er sah die aufgerissenen braunen Augen des dürren Soldaten unter dem Rand seiner Feldmütze und die Narbe in der Form eines Angelhakens neben einem davon. Etwas, was sich der dürre Soldat möglicherweise in der Kindheit zugezogen hatte. Er sah, wie der dürre Soldat das Feuer eröffnete. Er erinnerte sich an das Geräusch der Kugeln, die um ihn herum zischten. Er dachte daran, wie ein paar der Fehlschüsse spielerisch an seiner Kleidung gezupft hatten, als wären sie keine tödlichen Geschosse oder, noch schlimmer, die Überbringer lebenslänglicher Versehrungen. Er dachte daran, wie sicher er sich seines Überlebens gewesen war, allein aufgrund der, nennen wir es beim Namen, Prophezeiung des Antwortmanns. Und in jenen Nächten fragte er sich, ob der Mann unter dem roten Schirm nur in die Zukunft gesehen hatte oder ob er sie sogar gestaltete. Eine Frage, auf die Phil keine Antwort fand.